Das Gedenkkomitee für großen Führer Genossen Kim Il-sung wurde am 29. Juni in der Partei für Frieden und Einheit Russlands, das Gedenkkomitee der Fortschrittlichen Volkspartei Nigerias für Präsidenten Kim Il-sung am 28. Juni und das Südafrikanische Gedenkkomitee für großen Genossen Kim Il-sung am 30. Juni gebildet. Die Gedenkkomitees beschlossen, zum 22. Todestag von Kim Il-sung politische und kulturelle Veranstaltungen wie Seminar über seine Verdienste, Vortrag und Fotoausstellung zur Würdigung seines heiligen revolutionären Lebens und seiner unvergänglichen Verdienste bedeutungsvoll zu organisieren. Und eine Veranstaltung zur Bildung des malaysischen Gedenkkomitees für Präsidenten Kim Il-sung fand am 29. Juni in Kuala Lumpur statt.